1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, eine kleine Minute Verspätung. Wir bitten das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio Freitemennacht. Heute wie immer dienstags. Und das heißt, ihr seid sehr herzlich willkommen, wenn ihr hier gerne mit mir reden wollt. Telefonnummern nochmal 0800 220 50 50. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert. Ja, und über das ihr ganz einfach mit mir reden wollt. 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. So, und es geht los mit Marc. Und Marc ist 49. Guten Morgen, Marc. Ja, gute Nacht, Domian. Hallo. Ja, gute Nacht. Guten Abend. Guten Morgen. Marc, um was geht's bei dir? Weswegen rufst du an? Ja, ich rufe an wegen einer unbekannten Krankheit, an der ich seit 5 Jahren leide. Wie heißt denn diese Krankheit, auch wenn sie nicht so bekannt ist? Ja, Morgellons. Wie? Morgellons. Morgellons. Morgellons. Wie Captain Morgan. Morgellons. Mhm. Und die Krankheit ist eigentlich ein offenes Geheimnis. Man kann in Google nachschauen, da gibt es 3 Millionen Seiten davon, aber sie wird nicht akzeptiert von der Wissenschaft. Nur eins nach dem anderen. Du leidest seit 5 Jahren an dieser Erkrankung. Wie zeigt sich diese Erkrankung? Nun ja, die zeigt sich intern durch eine Borreliose, was man normalerweise zum Zeckenbiss bekommt, also Systembefall. Systembefall heißt? Also, dass die Organe befallen werden. Also Borreliose, die Bakterien befallen ja den kompletten Körper. Genau. Ja, so. Und die andere Geschichte, was nicht nachgewiesen werden kann, ist, dass Fasern aus der Haut wachsen. Ja, das sind bunte Fasern. Man meint, das sind Kleidungsfasern. Man kann auch täglich weiße Wäsche tragen. Es kommen immer bunte Fasern raus aus die Hautporen. Moment. Also und verursachen zunächst, Pusteln. Ne? Zunächst einmal sind alle Organe betroffen, sagst du? Ja. Und äußerlich, es wachsen aus deiner Haut Fäden? Ja, richtig. In verschiedenen Farben? Verschiedene Farben, auch glasige Fäden. Und man vermutet, es sind vielleicht Pilzhiefen, ja. Das ist bei dir auch so? Das ist bei mir auch so. Aus deinem Körper wachsen Fäden. Jawohl. Blasige Fäden und farbig aussehende Fäden. Genau. Wie sehen die aus? Mikrometerbereich. Man kann es nur mit der Lupe sehen. Ach so, so ganz klein. Ganz klein. Wenn es sind immer Akkumulationen von Fäden, rot, grün, blau. Und man sieht es dann, weil das Licht nicht so reflektiert wird, sieht man es als schwarze Pünktchen dann, wo aus die Hautporen kommt. Praktisch rauswachsen. Also man muss schon mit der Lupe hingucken. Richtig. Und es genau anstrahlen, um zu erkennen, dass es leichte Farben hat. Richtig. Also die leuchten einem nicht so ins Auge. Man kann die auch entnehmen und im Mikroskop untersuchen und man sieht dann manchmal, dass sie sich auch bewegen. Dass die sich auch bewegen? Richtig. Und das ist das Makabre an der Geschichte, wo jeder ausrastet, wo die Krankheit hat. Weil man kennt Borreliose, aber in Verbindung mit Fäden, wo auch Faserkrankheit genannt wird, da blicken auch die Wissenschaftler und Mediziner nicht durch und manche sagen, das nennt man dann Dermatozoonwahn, dass man sie also irgendwelche Parasiten einbildet. Ne? Gibt es denn eine Verbindung zwischen Borreliose und dieser Erkrankung? Richtig, ja. Also du hast auch Borreliose, oder was? Ja, richtig, und eine Chlamydiose sogar und noch viel mehr. Also ist das eine Doppelerkrankung sozusagen? Ja, Multisystemerkrankungen, multibakterielle oder virale Erkrankungen, es kommt ja alles auf einmal zustande. Okay, nochmal zu diesen Fäden, die aus deiner Haut herauswachsen. Die kann ich nicht mit bloßem Auge sehen. Eigentlich nicht, nein. Wie sehen denn die Hautstellen aus, aus denen die Fäden wachsen? Die sehen aus wie Insektenbisse, Stiche. Ja. Man kennt es ja vom Insektenstich, vom Moskito, den kann man nicht jetzt ausdrücken oder ausgleichen. Es sind einfach Schwellungen da. Da gibt es bestimmte Cremes, dann geht es wieder zurück, also nicht Cortison und so weiter. Aber bestimmte Cremes, wo das ein bisschen austrocknet. Aber das ist ja wie Rasenmähen, weil man schneidet das Gras und es wächst wieder raus. Wie lang maximal können denn diese Fäden werden? Ja, so 1-2 Zentimeter. Na gut, das ist schon viel. Da kann man, das kann man ja schon fast mit bloßem Auge sehen. Nein, die, wo länger werden, die sind glasig und da vermutet man, dass halt nur Pilze involviert sind. Ne? Wo, an welchen Stellen an deinem Körper hast du diese Fäden? Die kommen überall raus, aus jeder Hautpore. Mund, Nase, Augen, Kopfhaare ganz besonders. Über die Haarwurzel, Haarkanäle kommen halt Sachen rein und raus. Aber ne? Doch nicht aus dem Augapfel. Ja, natürlich. Natürlich, viele haben Augenprobleme. Gehen Sie dann mal zum Augenarzt und erklären ihm das. Der weiß ja nicht einmal, dass mit Borreliose man schon Probleme mit den Augen hat. Gehen Sie zum Zahnarzt, weil Sie haben nur Zahnfleischwund und manche verlieren die Zähne. Weil es ist auch bekannt von Syphilis, dass sie praktisch entlang vom Zahnfleisch und in die Zähne so Furchen einfräsen. Das wissen Wissenschaftler, aber normale Hausärzte doch nicht. Wenn du nackt vorm Spiel stehst, ja. Wie sieht deine Haut aus? Ja, man hat die Pigmentationsflecken, das sind wie Vitiligo, also so weiße Flecken. Das kommt manchmal von Pilzen, aber manchmal auch von Bakterien, speziell Borreliose ist bekannt. Leichte Erhebungen, Pusteln. Also ist dein Körper übersät mit so etwas? War übersät, aber nicht so extrem. Es hängt immer noch zusammen, wie stark das eigene Immunsystem ist. Ja? Sind deine Geschlechtsorgane auch betroffen? Alles ist betroffen. Das kommt aus dem Sperma raus. Man muss ja nur im Internet nachschauen, Fäden aus dem Sperma, dann sieht man, wie viele Junge sich schon beklagen, dass sie das auch schon haben. Ne? Wie Fäden aus dem Sperma? Ja, die sehen halt bunte oder schwarze Fäden und wundern sie und auf die Blogs oder Medizinboards lamentieren sie halt und wissen nicht, was das ist, so wahrscheinlich 20-Jährige. Wie die, stopp, langsam. Die sehen in ihrem Sperma Fäden? Ja, ja. Ich meine, man sieht die Fäden nicht. Auch viele junge Frauen beschweren sich, dass... Ich meine, man sieht die Fäden nicht, hast du mir gerade gesagt. Nein, mit bloßem Auge. Wie sie ein Einzelner ist schwierig, aber die akkumulieren sich ja immer zu so Bündeln. Dann sieht man schon was. Und es gibt junge, merken Sie langsam, das ist ja so, habe ich das ja noch nie gehört. Es gibt junge Männer, die in ihrem Sperma diese gebündelten Fädchen sehen und nicht wissen, was das ist. Ja, der Arzt meint dann manchmal, das ist normal, dass man vielleicht Spermafäden zieht. Für mich ist es nicht normal. Ne? Und aber auch Frauen beschweren sich, dass auf ihre Schamlippen und Vagina so weiße Fädchen oder schwarze Pünktchen und manchmal Pusteln da sind. Das sind Symptome, wo man normalerweise nicht hat. Nochmal, bitte wiederhol nochmal den Namen dieser Erkrankung. Die heißt Morgellons. So, du Google hast jetzt eingeben, kommen viele Seiten. Okay, du hast seit 5 Jahren diese Erkrankung. Jawohl. Bist du bei Ärzten, die sich mit dieser Erkrankung gut auskennen? Es ist wie bei AIDS vor 30 Jahren, die kennen sich nicht aus. Ich muss denen erklären, wie es abläuft. Viele Ärzte kontaktieren, sind selber betroffen. Manche leiden sogar kardiologische Kliniken und werden von ihren Kollegen gemieden oder. Das heißt, im Klartext, du warst noch bei keinem einzigen Arzt, der Ahnung davon hat? Nein, ich war bei einigen Hausärzten. Bist du? Und die wollten mir halt einreden, ich bilde mir das ein. Gibt es überhaupt einen Arzt, der mal gesagt hat, ja, das gibt es so? Ja, ich arbeite mit Ärzten und Labors zusammen. In Augsburg gibt es das Borreliosezentrum. Die haben als erste die Krankheit offiziell akzeptiert in Deutschland. Mhm. Das war schon mal der erste Schritt für viele. Ja. Mhm. Die machen auch Bluttests und so Sachen und weisen halt Borreliose nach. Haben vermutet zuerst, das ist eine Subvariante von Borrelien, aber Bakterien können so Fäden nicht produzieren. Das ist nicht bekannt. Was tust du denn dagegen? Also ich habe erstens mal ganz regulär mit Antibiotika die Borreliose versucht zu behandeln. Mhm. Ja. Und wenn man es zu spät erkennt, nach schon ein paar Wochen ist man im chronischen Stadium, die lagern sich dann ab im Kollagen, im Knorpelgewebe, da wirkt doch kein Bluttest oder Antibiotika. Das ist halt die schwierige Sache, das ist dann die chronische Borreliose von... Das heißt, du kannst nichts Therapeutisches tun? Nein, mit normalen Antibiotika nicht mehr, die bekommen ja auch Resistenzen. Es gibt ja verschiedene Borrelienvarianten, die sind sehr morphologisch, die verändern sich sehr und das wissen die Ärzte ja nicht, weil diese Spirochetenbakterien, wo Borreliose... Mach's nicht so zu kompliziert, das ist jetzt, mir sind zu viele Fachbegriffe. Sagen wir, diese Bakteriensorte, wo auch zur Syphilis-Gattung gehört, man kennt ja die Epidemie mit Syphilis seit Jahrhunderten, ja, ist auch wieder am Kommen, da gehören auch die Borreliose-Bakterien dazu. Okay. Und das sind heimtückische Bakterien, wo man nicht mit einer Woche Antibiotika bekämpfen kann. Das wissen viele Hausärzte nicht. Du hast gerade gesagt, in Augsburg erkennt man es an. In Augsburg, auch in Amerika, in viele Länder jetzt. Ja. Bist du denn in Augsburg auch in Behandlung jetzt? Nein. Ich habe von Ärzten gar keine Behandlung bekommen. Ich muss mir selber das... Also in Augsburg gibt es eine Klinik, habe ich das richtig verstanden? Ja. Oder einen Arzt? Eine Klinik, die das... Es ist mehr ein Labor, wo jetzt auf Borreliose und andere Bakterien untersucht. Okay, die haben das festgestellt, analysiert und akzeptiert und auch anerkannt als Erkrankung. Nicht die, ein anderes Labor hat es damals festgestellt, aber ich arbeite mit ihnen auch zusammen und mit anderen. Nochmal, die haben in Augsburg das festgestellt und akzeptiert. Also nein, es wurde in Mainz festgestellt, okay. In einem Labor. In Augsburg hatte ich nochmal einen Test und bin dann mit denen in Kontakt getreten. Und die haben dann, ich habe denen die Fäden dann gebracht und ein Mikroskop, haben ihnen gezeigt, was das ist. Ja, aber dann bist du doch ein hochwillkommener Proband für die, wenn du so etwas hast, und dann könntest du mit denen doch eng zusammenarbeiten. Mache ich ja, aber ich bin kein Proband mehr. Ich habe jetzt schon eine Selbsthilfegruppe, wo ich Menschen weltweit helfe. Mhm. Das Problem, warum ich dich auch kontaktiert habe heute Nacht. Aber du kannst ja nicht helfen, weil du auch nicht weißt, was man machen kann. Doch. Ja, was denn? Es gibt genug Methoden. Erstens mal die Borreliose behandeln und zweitens schauen, dass man diese Mykose, wo von Pilzen kommt, kann man behandeln, ja. Und es gibt auch Cremes, wo man die Haut wieder verbessern kann. Und okay, aber das wird ja auch ein Arzt auch können. Nein, ich habe selber Creme entwickeln müssen, wo ich jetzt einen kleinen Rahmen vertreibe und auch bestimmte Hygienemittel kaufe von Großhändlern, wo dagegen helfen. Aber weißt du, mich wundert das so, Marc, ja. wenn das so eine wirklich gravierende und auch gruselige Erkrankung ist, wenn Fäden aus dem Körper herausfallen. Das ist der Horror. Ja, dass es da offensichtlich überhaupt keine medizinischen Kapazitäten gibt, die das anerkannt haben. Was würdest du denn als Arzt machen, wenn jemand zu dir kommt, als Dermatologe, und sagt, ja, hallo, mir wachsen Fäden aus der Haut, ich habe immer diese Pusteln, er kann nichts sehen, er sieht vielleicht ein paar Pusteln und sagt halt, ja, das ist halt von Schmutz oder Bakterien. Ja, aber ich meine, er kann nichts sehen. Wenn du sagst, man kann es sehen unter dem Mikroskop, dann sieht auch der Arzt das. Ja, aber er verkennt es zuerst als ganz normale Kleidungsfusseln, ja? Ja, aber hör mal, entschuldige mal, Ein kompetenter Dermatologe wird das man als Kleidungsfussel glauben. Man soll das nicht glauben. Heutzutage im Gesundheitssystem, wo alles gekürzt wird, haben die ja nur 10 Minuten Zeit und 30 Euro pro Quartal für jeden Patienten. Was können die da finden? Was ist der Grund deines Anrufes, Marc? Mein Grund ist der, und zwar, mich rufen viele Leute jeden Tag an und schreiben mir E-Mails. Ich habe kein Privatleben mehr. Die nach 2, 3 oder 5 Jahren erfahren die, dass ich eine Seite habe und wo ich alles die Symptome beschreibe und alles, was man dagegen tun kann. Und viele ältere, 70, 80, 90-Jährige, die wo auch die Krankheit haben, die haben kein Internet. Es wird nicht in der Bildzeitung propagiert. Die wissen gar nicht, was die Krankheit ist. Und vielleicht schauen die heute die Sendung. Ja. Ja, und da will ich Ihnen helfen, weil viele bringen sich deswegen um, weil sie ja von Ärzten keine Hilfe bekommen. Ja. Und ich kann bald nicht mehr, ich habe mit so vielen Leuten zu tun, wo am Morgen nicht mehr da sind, da frage ich mich auch, ja mein Gott, was kann ich tun? Ist das für uns natürlich eine schwierige Situation, ja. Du bist kein Arzt, du hast eine Theorie und du hast dich auch selbst behandelt. Ja. Man kann nein, ja dann nein, nur ich bin, Domian, kurze Unterbrechung, ich bin schon berühmt im Internet. Man kann meinen Namen eingeben, ist eigentlich kein Geheimnis, ich heiße Marc Neumann. Okay, wir machen es mal so, wenn es da Anfragen gibt bei uns, dann machen wir uns mal kundig, was wir an die Leute weitergeben können, sodass wir den Leuten helfen, die so ähnliche Symptome haben wie du. Richtig, es gibt Hilfe, auch von Ärzten mittlerweile. Und von Labors, man darf nicht verzweifeln und da machen wir uns erstmal richtig kundig, dass wir da professionelle Ratschläge geben können. Ich fand es sehr, sehr ungewöhnlich, was du erzählt hast. Ja. Ich habe das so noch nie gehört. Schau mal im Internet und nach. Und das werde ich gleich mal machen, wenn ich aus der Sendung rausgehe, da kannst du sicher sein. Ja, du wirst meine Seite dann auch finden, dann siehst auch die Bilder, wie die Leute ausschauen. Ja. Es gibt Leute, Domian, das möchte ich noch am Schluss sagen, die haben noch eine Autoimmunerkrankung, das heißt, die können sich gar nicht verteidigen gegen Erreger. Ne? Mhm. Und das Problem ist dann, die schauen dann aus, die Haut schaut aus wie eine Pizza. Mhm. Ich habe die Fotos reingestellt im Internet, die Leute leiden so darunter. Das glaube ich. Wenn ich mit denen rede, ich weine jeden Tag. Okay, ja. wir haben das hier thematisiert, das war ja auch dein Anliegen. Vielen Dank. Wir helfen gerne weiter in dem Rahmen, in dem wir helfen können. Und dir wünsche ich auch natürlich alles Gute und gute Besserung, Marc. Habe ich schon erfahren. Auf alle Fälle vielen Dank. Alles Gute. Bye-bye. Auf Wiederhören. Tschüss. Das habe ich aber auch noch nie gehört. Fäden aus der Haut. Ramin ist hier. Ramin ist 21. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Ramin. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe ein großes Problem. Also erstmal, ich bin homosexuell. Ja. Ich habe seit fast einem Jahr einen Freund, Marokkaner, der studiert in Düsseldorf, der heißt Nabil. Mein Problem ist jetzt, ich bin total glücklich mit ihm, nur ich habe seit 3 Monaten jetzt einen Kumpel, also ich habe einen kennengelernt vor 3 Monaten, der heißt Mirko, der ist 22, ein Jahr älter als ich. Das Problem ist, dass ich jetzt Gefühle für ihn habe und momentan gar nicht weiß, was abgeht, weil ich total im Gefühlschaos bin. Also, alte Geschichte, du bist verliebt. Ja. Nein, du hast eine Beziehung. Genau. Und hast dich neu verliebt. Ich habe mich neu verliebt und das ist das Problem, was ich mich auch selber irgendwie gar nicht, was ich mir gar nicht beantworten kann, weil es tut halt weh, aber es ist für mich halt so, ich liebe meinen Freund, aber auch andererseits den Mirko, weil der Mirko, der ist einer... Das ist der Neue. Der war, bitte? Das ist der Neue, Mirko. Genau, das ist der Neue, ja. Hast du denn mit dem Mirko schon was gehabt? Nein, nix. Nein. Wir sind nur feiern gegangen, Cocktails trinken und da ist nichts gelaufen. Ist denn Mirko auch in dich verliebt? Ja, der empfindet auch was für mich. Weiß Mirko, dass du einen Freund hast? Der weiß das, ja. Und mein Freund weiß auch, dass ich jetzt den Mirko als Freund habe, also als Kumpel, guter Kumpel. Achso, als Kumpel nur? Genau, nur als Kumpel. Ich bin nicht mit ihm zusammen, das ist nur ein guter Freund von mir. Und ja, ich habe auch irgendwie immer meinem Freund Bescheid gesagt, wenn ich feiern gehe mit ihm, weil er ist so ein wirklich, er ist wie mein bester Freund, er ist für mich da. Er ist der einzige Mensch, mit dem ich auch reden kann und mit meinem Freund zwar auch, aber nicht über alles. Also wir reden jetzt über den Neuen, Mirko. Mirko ist für dich da, wenn du reden möchtest. Genau, das kannst du mit deinem Partner nicht? Doch, der auch, aber er ist so, sagen wir mal so, er ist ein Typ für sich selbst, weil er ist so, mit dem kann man reden, aber man denkt dann, wenn man ihn anguckt, dass ihm das irgendwie nicht interessiert. Das ist dann, was mir wehtut, weil er meint, er hört mir zu und alles. Ja, das ist ja kein gutes Zeugnis. Nein, gar nicht. Und momentan, ich konnte mit meiner besten Freundin immer über alles reden, mit meiner Mutter, die für mich auch wie eine eigene Freundin ist. Aber ich konnte es einfach nicht, weil ich selber bin so und sowas. Wenn man die Geschichte hört, dann denkt man erstmal, man würde sie nicht verstehen. Aber für mich selber ist das irgendwie, was mir richtig wehtut, weil ich will keinen von beiden verletzen. Allerdings noch nicht mal von allen meinen Freunden, den ich jetzt seit fast einem Jahr habe. Mhm. Und das ist eine Sache, die mich total kaputt macht. So. Großes Problem. Ja. Großes Problem. Das wir alle schon mal hatten, aber dadurch wird es für dich nicht leichter. Nein, das weiß ich schon. Das Problem, das ist auch, ich hatte sowas noch nie. Pass auf, lass mich fragen. Der Neue hört besser zu. Ja, der geht mehr auf dich ein. Was hat der denn noch, was dein Partner nicht hat, was du an dem Partner vermisst? Das offene Reden vielleicht, dass er mit mir offener redet. Okay, soweit waren wir ja schon mal. Ja, und halt, sagen wir mal, das Dasein. Also mehr Dasein als mein eigener Freund. Achso, der ist mehr für dich da. Ja. Der interessiert sich auch mehr für dich? Ja. Was empfindest du denn so, wenn du ganz ernst in dich hineinschaust für deinen Freund, für deinen Partner? Vielen empfinde ich sehr, sehr viel. Auch wenn ich dann andersrum denke, was ich für ihn empfinde, was ich nicht weiß, das ist mir nicht egal. Aber ich empfinde für ihn sehr, sehr viel, weil der ist für mich einfach nur wichtig. Mhm. Und ich bin ein Mensch, der seinen eigenen Freund niemals wehtun würde. Nur momentan, ich kann es gar nicht beschreiben. Wenn man in so einer Situation ist und überhaupt nicht vor und zurück kann, ja. Ich glaube, dann ist das Beste, um die Karten zu mischen, indem man alles auf den Tisch legt. Ja. Indem man zum Beispiel dem Freund, also deinem festen Partner, sagt, hier, ich glaube, ich habe mich in den verliebt. Ja, das schaut das auch voll. Ich bin auf den Gedanken gekommen, dass ich mich vielleicht mit beiden mal zusammensetze. Ich weiß nicht, ob das... Das würde ich nicht machen. Das ist Quatsch. Das musst du für dich klären. Die beiden haben direkt miteinander gar nichts zu tun, finde ich. Okay. wenn du mit deinem Freund darüber redest und sagst, ja, pass auf, da ist jemand gekommen und ich bin verliebt, kommt eine neue Dynamik auch in eure Beziehung rein. Da passiert dann was. Ja, klar. Der redet, du redest und dann wird was Neues entstehen und das hilft dir, ja, bei der Entscheidung. Es wird dich voranbringen, besser als wenn du das verschweigst. Und du stehst ja auch noch sehr gut da. Du bist ja nicht fremdgegangen. Genau. Du bist ganz ehrlich. Du sagst jetzt in der Anfangsphase, sage ich dir schon, da ist jemand, in den ich mich verliebt habe. Das finde ich sehr korrekt, wenn du das machen würdest. Ja, das und dann wird sich die Sache, ich sag's dir, die Sache wird einen Weg finden. Ja, das ist eine Sache, ja, okay, könnte ich mal ausprobieren, das ist eine gute Idee. Das mach ich. Da bin ich auch, wie sich das, wenn es drauf anhört, da bin ich gar nicht drauf gekommen, weil ich hatte auch viel zu viel Angst dafür. Na klar, mich das mit ihm so zusammenzusetzen. Obwohl er kein schlimmer Mensch ist, er ist wirklich, ja, er ist, wir passen halt zusammen, uns kann nichts trennen und das ist auch noch das Schlimme jetzt daran. Dass uns nichts trennen kann, aber auch andererseits, dass ich jetzt ein bisschen in Mirko verliebt bin. Das ist okay, eine Sache. Okay. Halt die beiden Jungs auseinander. Das ist ja Quatsch. Die haben gar nicht, die haben sich gar überhaupt nichts zu sagen. Du musst das regeln. Ja. Ja? Okay. Ramin. Domian, ich bedanke mich. Viel Glück. Ich wollte nur sagen, mach weiter so. Gerne. Und ich wollte dich ganz kurz noch was fragen. Nämlich. Da würdest du mir einen sehr, sehr guten Gefallen tun, wenn ich gucke schon seit Jahren eine Sendung, wenn du mir vielleicht an ein Programm gehst. Achso, ja, natürlich. Ach, danke. Sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Okay, super, danke. Ramin, viel Glück wünsche ich dir. Okay, ich tschüss. Danke. Dir alles Ciao. Gute. Tschüss. Ciao. Ciao. So, ihr Lieben, jetzt möchte ich euch gerne unser Thema sagen, was wir morgen haben. Morgen heißt unser Thema, ich habe mich gewehrt. Morgen möchte ich mit mutigen Leuten reden, die vielleicht auch Zivilcourage hatten. Also, auf jeden Fall möchte ich reden mit Leuten, die sich schon gewehrt haben. Vielleicht gegen einen gewalttätigen Ehemann oder gegen eine gewalttätige Ehefrau, gegen einen gewalttätigen Vater. Oder die sich gewehrt haben gegen eine ungerechte Behandlung im Job oder gegen eine fehlerhafte Behandlung in einem Krankenhaus. Vielleicht auch gewehrt gegen einen Stalker oder gegen ein Justizirrtum. Also mit wehrhaften Menschen möchte ich sehr gerne morgen reden. Ihr könnt euch anmelden unter domian@wdr.de und gerne morgen schon ab 0 Uhr anrufen unter unserer Nummer 0800 220 50 50. Ich habe mich gewehrt. Das ist das Thema morgen. Gegen wen habt ihr euch schon so richtig zur Wehr gesetzt? Und ihr sagt vielleicht im Nachhinein, das ist gut, dass ich das gemacht habe. Oder ihr seid unter Umständen gerade dabei, euch zur Wehr zu setzen und sagt auch, das musste sein. Ich konnte das nicht mehr ertragen. Ich konnte es nicht mehr hinnehmen. Das ist das Thema morgen. So, jetzt weiter mit Freier Themennacht. Und ich bin verbunden mit der Renate. Und die Renate ist 75. Guten Morgen, Renate. Guten Morgen, Dominian. Renate, schön, dass du da bist. Ja. Über was reden wir beide? Wir reden über eine Vergewaltigung in der Kindheit. Eine Vergewaltigung in der Kindheit? Ich bin nicht nur von einem vergewaltigt worden, ich bin von zwei vergewaltigt worden. Du musst mal den Hörer ein bisschen anders halten, sonst kann ich dich nicht so gut verstehen. Also, das betrifft dich. Ich bin nicht nur von einem vergewaltigt worden, sondern von zwei. So, jetzt verstehe ich dich besser. Wie alt warst du da? 10. Erzähl mal. Ja, ich bin vergewaltigt worden von meinem Bruder, von meinem Vater. Von dem Bruder? Und das über Jahre hinaus. Da warst du 10 Jahre alt und wann hörte es auf? Das hörte auf, nachdem ich mal meinen Mann kennengelernt habe. Da hörte das auf. Aber ob er Angst hatte oder was, dass ich was erzählte. Ich habe nie was erzählt. Ich habe alles hineingefressen bis heute. Wie alt warst du denn, als du deinen Mann kennenlerntest? Ich war 16, als ich meinen Mann kennengelernt habe. Ja. Es war an und für sich so, wir kannten uns schon von der Schule her. Mhm. Und du sagst gerade, das hast du alles in dich hineingefressen und hast geschwiegen bis heute? Ja. Du, und ich kann... Ich kann nicht mehr. Du erzählst jetzt zum allerersten Mal darüber? Ich rede erst mal darüber. Du hast dein ganzes Leben lang nicht gesprochen? Nein, habe ich nie drüber gesprochen. Weder mit meinem Mann, weder sonst wegen. Wie kommt es, dass du dich dann heute hier meldest? Weil ich gucke den Domian immer im Fernsehen. Mhm. Und er hatte immer Ratschläge, was man machen kann. Mhm. Ich bin's ja jetzt selbst, ne? Ist dir klar? Ja. Ja. Mhm. Aber ich kann nicht mehr. Also es sitzt wie ein Stein im Herzen und in der Seele. Mhm. Wie hast du das denn all die vielen Jahre und Jahrzehnte ausgehalten? Ja, wie hält man sowas aus? Schweigen, schweigen. Hast du oft daran gedacht? Ja. Aber ich kann nicht mehr. Und ich kann es auch niemandem erzählen. Mhm. Hast du Kinder? Manchmal am Ende mit meiner Kraft. Das glaube ich. Hast du Kinder, Renate? Ja. Wie viele? Vier. Vier Kinder? Ja. Könntest du? Das ist mein reinster Stolz, meine Kinder. Hm. Könntest du mit einem der Kinder? Nein. Könnte ich nie. Warum? Würde ich nicht hier in den Grunden wohnen. Hm. Ich muss dir ja gleich ein Kompliment jetzt machen. Wie mutig, dass du hier anrufst. Ja. Wie mutig. Und wie gut. Die Wut, die sitzt in mir. Also manchmal könnte ich alles nehmen und manchmal, aber es geht nicht. Ich muss ja weiterleben, wenn es noch so schwer ist. Mhm. Also, du gestattest nochmal, dass ich nochmal zurückgehe nach damals. Ja. Dein Bruder, als du 10 Jahre alt warst, wie alt war dein Bruder? Mein Bruder war 18. Und der Bruder hat das gemacht und der eigene Vater? Ja. Wussten die beide voneinander? Ich weiß es nicht. Die haben dich 6 Jahre vergewaltigt? Ja. Und deine Mama? Meine Mama ging arbeiten, sie musste arbeiten gehen, weil mein Vater Alkoholiker war. Hat dein Vater oder dein Bruder, haben die gedroht, wenn du was sagst, dann passiert das und das? Mein Vater hat mal gesagt, wenn du den Mund aufmachst, dann bist du alle. Hm. Und der Bruder? Nein. Und der Bruder? Und der Bruder hat das ins Lächerliche reingezogen, als wenn er sagen würde, ach, was geht mich das an? Hm. Mein Vater hat nachher Selbstmord gemacht. Ah ja. Du hast dann ja wahrscheinlich noch lange später, als du erwachsen warst, Kontakt mit deinem Bruder gehabt? Nein, überhaupt nicht. Wo ich geheiratet habe, war es aus. Hm. Habe ich mit niemand mehr Kontakt gehabt, weder mit meinem Elternhaus oder sonst irgendwas. Hm. Hat deine Mutter später sich nicht darüber gewundert, dass du keinen Kontakt zu dem Bruder hast? Nein. Sie hat nicht gefragt? Nein, sie hat nicht gefragt. Glaubst du, dass sie vielleicht eine Ahnung hatte und auch... Ich weiß es nicht. Hm. Nun sind auch beide Elternteile drum. Mein Vater hat sich das Leben genommen, meine Mutter ist vor Jahren gestorben. Hm. Mit 100. Mit 100 Jahre ist die Mutter geworden. Ja. Aber mit ihr hattest du dann Kontakt? Nein, mit ihr hatte ich auch keinen Kontakt. Bis zum Schluss nicht mehr? Nein. Warum nicht? Weil sie hatte meinen Mann nicht akzeptiert. Warum hat sie das nicht getan? Das kann ich ganz genau sagen. Mein Mann ist ein Flüchtling. Ja. Und da hat die immer gedacht, das ist ein Rucksackdeutscher. Und das konnte ich nicht auf meinen Mann sitzen lassen. Es war ein herzensguter Mann. Ja, das finde ich auch ausgesprochen gemein, von deiner Mutter so zu sprechen. Ja. Sie hat Glück gehabt und hat ihre Heimat behalten. Ja. Dein Mann hat seine Heimat verloren. Ja. Und da darf man nicht so drüber urteilen. Nein, das hat sie aber. Hm. Ja. Dann warst du auch nicht da auf der Beerdigung? Nein, ich war bei beiden nicht auf der Beerdigung. Hat dir das doch ein bisschen wehgetan? Nein, das hat mir gar nicht wehgetan. Ich habe gedacht, die haben mich im Leben runtergedrückt, die haben meinen Mann runtergedrückt, warum soll ich da noch mit zur Beerdigung gehen? Hm. Du hast ja ein gutes Verhältnis zu deinem Mann gehabt. Ein sehr gutes. Und hast 4 Kinder. Ja. Wenn man so Schlimmes in der Kindheit und Jugend erlebt hat, wie du erlebt hast, hat man da überhaupt Spaß, mit einem Mann auch sexuell zusammen zu sein? Es war am Anfang quasi schwer. Ja. Aber das hat sich nachher so prima eingespielt. Also da waren wir ein Herz und eine Seele. Mhm. Kannst du sagen, gab es so Zeiten in deinem Leben, wo du die schlimme Vergangenheit gut verdrängen konntest? Ich müsste sie ja verdrängen. Ja. Was? Ich konnte ja nicht zu meinem Mann sagen, hör mal, so und so. Mhm. Also ich hätte mich geschämt bis geht nicht mehr. Wenn man sowas Schlimmes verdrängt und nur mit sich alleine ausmacht, da muss man ja ab und zu mal was machen. Hast du dich zum Beispiel mal zurückgezogen und für dich geweint? Hab ich. Ja. Manchmal. Dann kam mein Mann und sagte, was hast du? Ich sag nichts. Da ist was mit den Kindern. Nein, habe ich gesagt. Ich konnte meinem Mann doch nicht sagen, was passiert ist. Du hättest... Ich komme aus dem katholischen Haushalt raus. Hättest du dich geschämt? Hätte ich mich geschämt. Obwohl du dich nicht schämen musst. Nein, die anderen hätten sich schämen müssen. Absolut, die anderen hätten sich schämen müssen, nicht was? Du. Du bist das Opfer. Nun wird ja so in letzter Zeit sehr viel auch im Fernsehen und in den Zeitungen darüber gesprochen, über Missbrauch. Ja. Ist es dadurch bei dir auch noch mal so klarer ins Bewusstsein? Ja, sind mir die Augen so langsam offen gegangen. Gab es denn auch Zeiten, wo du dir die Schuld gegeben hast? Ich habe mir nie die Schuld gegeben. Ich habe nichts gemacht. Ich bin diejenige, die missbraucht wurde. Da hast du völlig recht. Weißt du, ich frage das nur deshalb, weil manchmal die jungen Frauen, denen das passiert, oder auch jungen Männern, die geben sich dann fälschlicherweise selbst die Schuld, obwohl das natürlich Unsinn ist. Nein, hab ich nicht. Das finde ich sehr gut. Das ist auch eine sehr gute Einstellung. Was? Aber jetzt ist der Punkt gekommen, wo du nicht mehr kannst. Ich kann nicht mehr. Wenn ich viel schlafe, die Nacht 2 Stunden, dann bin ich wieder hellwach. Du lebst ganz alleine? Ich lebe ganz alleine. Bist du so noch fit und gesund körperlich? Nein, ich habe Diabetes und dann habe ich Arthrose in den Beinen. Aber man muss mitleben. Weinst du heute auch wegen der Vergangenheit noch oft? Ja. Ich stehe manchmal in der Nacht, stehe ich vor Schreck auf und weiß gar nicht warum. Wie so ein Stehaufmännchen. Das muss man sich mal vorstellen. Du bist heute 75 Jahre alt. Und das war, als du zwischen 10 und 16 warst. Ja. Das heißt, dieser Bruder und der Vater haben dir dein ganzes Leben versaut. Ja. Nicht das ganze Leben. Du hast ja Kinder und da bist du glücklich drüber und du hast einen guten Ehemann gehabt. Einen sehr guten. Das muss man denn ja auch alles wertschätzen. Ich vermisse den richtig. Ja. Was hast du gesagt, wie lange ist er verstorben? 2000. Ich habe 2 Jahre lang gepflegt. War er sehr schwer krank? Ja, er hatte Krebs. Dann hast du aber auch schon sehr viel mitgemacht in deinem Leben, Renate. Ja. Und du bist so eine Generation, das sehe ich an dem Alter. Du hast die Kriegskind, die schwere Nachkriegszeit mitgemacht. Ja. Das war alles nicht so einfach. Nein. So, jetzt sage ich nochmal großes Kompliment, dass du hier angerufen hast. Und das war genau richtig. Das war sehr mutig und genau richtig. Und wir werden uns jetzt um dich kümmern. Das heißt jetzt... Mir fließen die Tränen nur so runter. Ist ja auch klar. Ist ja auch klar, Renate, wenn man so etwas Trauriges dann so ausspricht, zum ersten Mal nach Jahrzehnten, wenn du Jahrzehnte nicht gesprochen hast darüber. Nein, habe ich nicht. Zu niemandem. Dann kommt das ja alles aus dem Herzen, aus der Seele raus jetzt. Ja. Meine Oma hat immer zu mir gesagt, Dian, du siehst so schlecht aus, was ist los mit mir? Ich konnte nicht drüber reden. Auch vor der Oma hast du dich geschämt? Ja. Es ist nie zu spät. Ja. So. Und jetzt redest du darüber. Ja, jetzt rede ich, weil ich den Dummian seine Sendung gesehen habe und habe gedacht, warum soll ich mich nicht immer melden? So, und das war jetzt der Anfang, Renate, dieses Gespräch. Ich rate dir sehr, sehr, sehr und wir werden dich gleich informieren, wie du das tun solltest, dass du dir Hilfe holst, dass du mit einem Psychologen weitersprichst demnächst. Wie man das macht, wie man das organisiert, das erklärt dir meine nette Psychologin, die Sabine, die im Hintergrund arbeitet. Ja. Dann bitte ich dich jetzt gleich aufzulegen. Ja. Und dann wirst du von der Sabine wieder angerufen. Ja. Und die erklärt dir alles, was du tun solltest. Ja. Ich glaube, dass es ein guter Schritt heute war, zu sprechen. Und wenn du jetzt weitergehst auch, kannst du endlich ein wenig Erleichterung finden. Da bin ich sicher. Du bist eine tapfere Frau, muss ich dir sagen. Ja. Ich bin ganz fassungslos, wenn ich mir das vorstelle, dass du so viele Jahrzehnte geschwiegen hast. Ja, wem soll ich denn mal erzählen? Soll ich meine Mutter das erzählen? Meine Mutter hätte gesagt, ach du spinnst. Ja, ja, klar. Ne? Ja, ich verstehe. Wie es früher so war, genau. Weil früher redete man nicht drüber. Nein. Das war früher ein Tabuthema. Das war ein absolutes Tabuthema, so etwas. Ne? Ja. Und ich war immer eine gute Schülerin gewesen. Ich habe eine Lehre gemacht und alles. Mhm. Und trotzdem. So, liebe. Das brennt mir wie ein Stein auf der Seele. Das glaube ich. So, liebe Renate, jetzt machen wir das so, wie ich es gerade gesagt habe. Du legst auf und wirst von Sabine wieder angerufen. Ja. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass es weitergeht, dass du einen guten Gesprächspartner findest und dass es dir besser geht, dass du das annähernd verarbeiten kannst. Ja. Von Herzen alles Gute. Ja, du mir nicht, danke dir. Sehr, sehr gerne, Renate. Und alles Liebe, du legst auf, wir melden uns gleich. Ja, gut. Tschüss. Uhr und 20 Sekunden haben wir. Und hier ist Katrin. Und Katrin ist 40 Jahre alt. Guten Morgen, Katrin. Hallo Jürgen, hier ist Katrin. Hallo Katrin. Hallo. Und was geht's bei dir? Bei mir geht es auch um ein Familiengeheimnis, kann man sagen. Und zwar habe ich eine Halbschwester, die durch einen Seitensprung meines Vaters entstanden ist. Ja. Die ist so in etwa 2-3 Jahre jünger als ich. Hm. Und es ist bis jetzt sozusagen verschwiegen worden. Niemand hat darüber gesprochen. Und mein Bruder und ich haben das damals im Teenageralter zufällig, wir wohnen am Land, im kleinen Dorf, so in der Disco erfahren, weil die anderen damals dachten wohl, wir wüssten es, ja. Mhm. War aber nicht so und wir sind aus allen Wolken gefallen sozusagen. Mhm. Und auch nicht glauben und haben uns aber auch, muss ich sagen, den Vater nicht ansprechen getraut, weil er halt sehr, sehr dominant war und auch gewalttätig in der Kindheit und so weiter. Und wir haben dann... Sag mir doch mal, weil ich hatte gerade einen Störer auf dem Kopfhörer. Wer hat dir das in der Disco gesagt? Ja, die Freunde. So. Ach so, die Freunde. Also. Ja, mit denen wir halt so zusammen waren. Okay. Mhm. Und in einem kleinen Dorf weiß ja normalerweise jeder... Ja, alles. Genau. Ja, ja. Mhm. Nur halt die Betroffenen nicht, ne? Und so, aber jetzt sind viele Jahre vergangen. Und irgendwie beschäftigt es mich immer wieder, weil ich mir denke, ich würde sie gern kennenlernen. Wie sieht sie aus? Was macht sie? Hat sie Kinder? Und hinzu kommt natürlich diese Lebenslüge. Ich glaube halt, dass sie auch nicht weiß, wer ihr Vater ist. Du weißt aber nicht, wo die Frau wohnt. Angeblich im Nachbarort. Aber ich weiß leider den Namen nicht. Wir haben damals zu Hause in den Kästen nachgestöbert, weil wir dachten, mein Bruder und ich, da muss es irgendwelche Unterlagen geben. Ne? Mhm. Haben auch tatsächlich was gefunden vom Jugendamt betreffend Unterhaltszahlungen und so weiter. Mhm. Dass er bezahlt hat und so. Und wir haben dann einige Zeit später mal die Mutter angesprochen. Die hat sich dazu nicht geäußert. Wusste sie das denn? Ja, die wusste es offenbar, ja. Auf jeden Fall. Das war, da wart ihr schon erwachsene Leute, als ihr die Mutter angesprochen habt. Ja, das war ein paar Jahre dann später, ja. Der Vater ist verstorben? Nee, das 62. Die leben beide noch. Ach so. Aber war das nicht ein komisches Gefühl, als du mit deiner Mutter dann darüber gesprochen hast? Ja, doch. Mhm. Es ist nach wie vor ein sehr komisches Gefühl, weil halt sie, ich meine, sie machen jetzt eine heile Familie, jetzt ist alles okay, wir verstehen uns alle gut und so weiter. Aber du bist eine erwachsene 40-jährige Frau. Wieso sprichst du denn heute deinen Vater nicht darauf an? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, da irgendwas loszutreten, wo man nicht weiß, was dazukommt. Wie soll ich sagen? Wenn sie zum Beispiel auch angelogen wurde bis jetzt, wenn sie dann plötzlich dasteht, mein Bruder sagt, nee, lass es, willst du Unfrieden bringen in die Familie und so weiter. Mhm. Aber irgendwie merke ich, du hast eine Neugierde, wer das ist und was das ist. Das ist immer deine Halbschwester. Ja, und auch diese, weißt du, dieses Heuchlerische der Eltern, ja, dann sagen sie, wie wichtig halt Ehrlichkeit und Wahrheit im Leben ist und so weiter, ist ja richtig, ja, aber gleichzeitig... So bist du erzogen worden. Ja, ne? Mhm. Und, ja... Und gleichzeitig? Ich merke halt manches Mal, dass ich einfach die Nähe der Eltern gar nicht ertragen kann. Der Vater ist 62, sagst du? Ja. Ist er gesund und fit? ja, die sind beide gesund und fit, sind jetzt in Pension, haben ein nettes Leben, unterstützen uns auch so gut sie jetzt können, aber halt. So, dann finde ich schon, dass du so viel Courage haben solltest und unter vier Augen deinen Vater ansprechen solltest. Jetzt hast du die Chance noch dazu, er lebt, er ist gesund. Ich fürchte halt, dass er sich eventuell gar nicht äußert. Oder okay, dann äußert er sich halt nicht. Dann musst du andere Wege gehen. Aber vielleicht äußert er sich ja doch. Man weiß es ja nicht. Vielleicht ist es für ihn ja auch ein Druck, auch mal zu sprechen. Ich meine, vielleicht belastet es ihn auch sehr. Vielleicht, und, vielleicht. Also diesen Weg würde ich zuerst mal gehen, bevor ich jetzt da geheime Untersuchungen machen würde. Mhm. Wie ist denn eigentlich dein Verhältnis zu deinem Vater? Ja, jetzt soweit okay. Ich meine, wie gesagt, die Kinder waren nicht schön, sehr lieblos, auch gewalttätig, aber jetzt im Moment ja. Ist ein guter, normaler Umgang, sagen wir so. Und nochmal auf die Mutter zu sprechen zu kommen, die hat einfach so abgewiegelt. Richtig. Die war halt auch, ich denke mal, damals sehr unterdrückt von meinem Vater. Mhm. Irgendwie und die möchte das Thema verdrängen. Am Dorf und so weiter. Ich meine, sie hat ihm offenbar verziehen, ja. Aber sie glaubt, dass es das gibt, das Kind? Sie weiß es hundertprozentig, also bestimmt. Mhm. Aber ich denke mir halt, was halt auch sicher ein wichtiger Teil ist, dass diese Schwester nicht weiß, wer ihr Vater ist, weil es keinen Kontakt offenbar gab. Aber das Irre ist ja, die euch das damals in der Disco gesagt haben, woher wussten die das denn? Ja, wie gesagt, am Dorf, die Leute reden, ja, die anderen waren. Ja gut, aber die Leute müssen es ja auch irgendwie erfahren haben. Ja, ich denke mir damals, die Eltern von den Kindern werden es gewusst haben, zu Hause redet man drüber. Aber wenn der hat ein uneheliches Kind und so weiter. Ja, aber wenn die es schon wussten, muss es doch, wohnst du immer noch da auf dem Land? Nee, wir wohnen jetzt nicht mehr da. Aber die Eltern noch. Ja. Gut, aber da muss es doch müssen es doch ganz viele Leute wissen auf dem Land, da wo die wohnen. Ja, offensichtlich. Aber wir haben jetzt nicht die Leute danach gefragt, ehrlich gesagt. Ja, klar, das kann man ja auch nicht. Das wäre auch jetzt ein bisschen sehr merkwürdig, wenn du jetzt einfach wahllos da irgendjemanden ansprechen würdest. Nein, du musst deinen Vater ansprechen, finde ich. Du musst ihn ansprechen. Du musst ihm das vielleicht auch erklären, dass du auch dein Interesse hast, deine Schwester und deine Halbschwester kennenzulernen. Mhm. Wie man dann weitergeht, das ist wirklich eine komplizierte Frage, denn du greifst dann ja in ein anderes Leben ein. Ja, eben. Vielleicht weiß diese Halbschwester gar nicht, dass sie das Kind einer unehelichen Verbindung ist. Man weiß es ja nicht. Es kann ja sein, dass sie irgendwo in einer Familie aufgewachsen ist und denkt, dass der Mann ihr Vater ist. Kann ja auch sein. Ja, wahrscheinlich, weil sonst denke ich mir, wenn sie es wüsste, hätte sie bestimmt schon mal Kontakt gesucht oder wüssten wir was. Ja, weiß man auch nicht. Weiß man nicht, was unseren Leuten vorgeht. Meinst du? Ja, also ich halte immer alles für möglich. Kann auch sein, dass die auch schweigt und genauso denkt wie du und bloß nicht dran rühren. Und also das ist ja kompliziert. Ich denke immer wieder dran und ich weiß nicht, soll man das oder nicht oder lieber rumlassen. Wenn ich du wäre, dann hätte ich auch Neugierde, wo ist meine Halbschwester? Ja, eben, und vielleicht Nichte und Neffe auch, man weiß es ja nicht. So, und dann muss man den ersten Schritt zum Vater gehen. Das musst du machen. Mhm. Also nur mit ihm alleine mal ein Gespräch suchen. Ja. Und wenn er nicht darüber spricht, dann... Dann ist es halt, aber das ist, hast du es zumindest versucht, nicht, dass er irgendwann verstirbt und du denkst, ich hätte ihn doch mal ansprechen sollen. Aber dann sollte ich auch ruhen lassen und nicht alleine danach suchen, ne? Das würde ich zunächst mal so machen, ja. Hm. Mhm. Vielleicht, dass du auch zusammen mit deinem Bruder ihn ansprichst, wenn du dich also allein nicht traust. Der ist ja genauso neugierig, habe ich verstanden. Ja, natürlich sind wir neugierig, ja. Okay. Und wenn der Vater sagt, nee, er will nicht, dass da Kontakt ist? Soll ich lassen oder nicht? Muss man dann sehen. Ich würde erstmal das Gespräch abwarten mit ihm. Vielleicht bringt das ja ganz neue Erkenntnisse. Vielleicht ist es einfacher dann, als du denkst. Ja. Ich glaube, du hast falschen Respekt vor deinem Vater. Ja, wahrscheinlich. Das bin ich noch immer so, das kleine Mädchen. Das glaube ich. In der Tat. Du bist eine 40-jährige Frau, muss ich nochmal so sagen. Aber in der Situation ist... Klar. Den Eltern gegenüber ist man immer noch Kind. Auch wenn man uralt ist, ist man noch Kind. Den Eltern gegenüber. Also versuch das mal so und dann wünsche ich dir und euch viel Erfolg und Glück dabei, Katrin. Okay, vielen Dank. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. Und hier ist die Ariane. Ariane, 30 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Ariane, was ist dein Thema? Und zwar leide ich seit 5 Jahren unter einer Autoimmunerkrankung, die systemischer Lupus erythematodes heißt. Mann, heute haben wir aber komplizierte Erkrankungen hier. Ja, tut mir leid. Was ist das für eine, aber die kennt man hoffentlich. Ja, also eigentlich ist die schon mittlerweile bekannt. Lady Gaga wurde auch mal in den Medien jetzt damit konfrontiert. Also man hatte mal gesagt, Lady Gaga hätte die auch, aber ich glaube ja nicht. Wie macht sich diese Erkrankung denn bemerkbar bei dir und überhaupt? Also bei mir macht sie sich bemerkbar dadurch, dass meine Haut betroffen ist, also Hautausschläge. Hauptsächlich habe ich ein Schmetterlingserythem, das ist eine Hautrötung um die Wangen im Gesicht. Mhm. Was halt schmerzhafte Rötungen hervorruft und halt am ganzen Körper auch Hautrötungen. Und dann sind meine Gelenke betroffen, sprich Gelenkschmerzen. Alle Gelenke? Es ist schubweise und immer habe ich die Schulter und den linken Ellenbogen betroffen. Mhm. Und im Schub können es alle möglichen Gelenke sein, Hüfte, Knie, also alles. Das heißt, diese Gelenke sind schmerzhaft? Und schwillen auch an, also mit einer rheumatischen Erkrankung. Wie, wenn die Erkrankung sich weiterentwickelt, wohin könnte sie schlimmstenfalls gehen? In alle Organe. Und das würde bedeuten? Also es gibt Lupus-Patienten zum Beispiel, die eine Nierenbeteiligung haben, die dann an der Dialyse landen oder Hirnbeteiligung, Herzbeteiligung, also alles kann den Körper angreifen. Also mein Körper zerstört sich quasi selber und ich muss halt Medikamente nehmen, Immunsuppressiva und Cortison, das es aufhalten soll, aber man ist halt nicht davor geschützt. Mhm. Das hält es auf, das kann es aber nicht therapieren. Ne? Doch, schon therapieren, aber man kann halt nicht gewährleisten, dass es nicht passiert. Also ich muss halt zur ständigen Kontrolle, zu meinen Ärzten. Hast du denn den Eindruck in den 5 Jahren, dass es immer schlimmer geworden ist? Also die ersten 3 Jahre ging's. Da hatte ich in Anführungsstrichen kleine Schübe. Da hatte ich mal 2-3 Wochen dann Gelenksbeschwerden und konnte halt dann mal nicht gehen. Aber es hat sich immer wieder regeneriert. Und vor 2 Jahren hatte ich meinen größten Schub. Da bin ich dann im Krankenhaus gelandet und seitdem habe ich mich auch nicht mehr erholt. Also meine ganze linke Körperhälfte war weg. Das heißt, was bedeutet das, war weg? Ich konnte nicht mehr gehen, ich konnte meine gesamte linke Körperhälfte nicht mehr bewegen erstmal. Ach so. Hatte unheimliche Schmerzen. Mhm. Und nach und nach ist alles wiedergekommen, außer mein linker Arm, der ist nicht mehr wiedergekommen. Also der ist bis heute noch nicht zu gebrauchen. Also die Bewegung ist teilweise wieder da, aber ich kann ihn halt nicht einsetzen. Also ich habe da keine Kraft drin. Er wird blau, also eine livide Verfärbung. Ja. Er wird kalt. Mhm. Und also es ist eine Gefäßbeteiligung mit in dem Arm. Also eigentlich weiß keiner so genau. Da kriegt man doch Angst, wenn der Arm blau und kalt wird. Kriegt man die Angst, der stirbt jetzt ab? Ja, das erste Mal bin ich auch in der Notaufnahme gewesen und habe gedacht, mein Arm würde jeden Moment absterben. Und dann hat man mir gesagt, ja, solange er nicht weiß wird, was? Geht's noch. Solange er nicht weiß wird, sagen die? Ja, solange er nicht weiß wird, dann ist noch Leben drin. Also solange er blau und kalt ist, geht's noch. Wenn er weiß wird, ist es kritisch. Was haben die denn da gemacht in der Notaufnahme, als sie das gesehen haben? Ja, es ist nicht erklärbar. Jetzt meine Rheumatologen können sich auch nicht erklären. Ich bekomme halt gefäßerweiternde Medikamente und habe auch viele Infusionen hinter mir. Elomedin-Infusionen nennt man das. Aber es hat halt alles nichts gebracht. Mhm. Das heißt, du nimmst ständig starke Medikamente ein? Ja. Ja. Welche Nebenwirkungen haben diese Medikamente? Also ich habe viel Glück. Ich vertrage die Medikamente eigentlich sehr gut. Ich muss seit 5 Jahren Cortison nehmen, teilweise mit Stoßtherapien über 50 Milligramm. Im Moment nehme ich noch 10 und man sieht es mir zum Glück nicht an. Also ich kenne auch andere Fälle, wo dann so aufgeschwemmt aussieht und richtig, zunimmt genau. Und so. Ja, ja, ja. Und das habe ich zum Glück nicht. Ja. Heißt das, dass du musst mit dieser Krankheit jetzt leben? Ja. Du musst sie beobachten, du hast eventuell das Glück, dass die Schübe sich verlangsamen, aber die Hoffnung, dass du sie ganz verlierst... Nein, die ist unheilbar. Die ist unheilbar. Ja, und man kann halt auch keine Prognosen stellen. Man weiß auch nicht, wie es mit mir weitergeht. Und also es kann morgen sein, dass meine Nieren auf einmal sich verabschieden. Du sagst, das Herz könnte auch betroffen sein. Ja. Also alle Organe könnten betroffen sein. Was bekäme man dann am Herz, wenn das Herz betroffen ist durch diese Erkrankung? Zum Beispiel Wasser am Herzen, Herzmuskelentzündung, also alles Mögliche. Also kann man sagen, du lebst auf sehr dünnem Eis? Wenn man sich das so verdeutlicht, ja. Vielleicht sollte man sich das gar nicht so verdeutlichen, oder? Nee, besser nicht. Besser nicht, sonst wird man ganz verrückt. Ja, also ich versuche mittlerweile es mir nicht so zu verdeutlichen, aber es ist halt sehr schwer, dadurch, dass ich halt auch zu Hause bin. Du kannst deinem Beruf nicht mehr nachgehen? Nein, ich war jetzt anderthalb Jahre krankgeschrieben, bin dann ausgesteuert worden, dann klar geht's ins Arbeitslosen und das Arbeitsamt hat mich aufgefordert, jetzt einen Rentenantrag zu stellen, was ich dann jetzt auch im Januar gemacht habe. Was hast du beruflich vorher getan? Ich war Industriekauffrau und habe im Vertrieb gearbeitet, bin viel gereist. Das heißt, das ganze Leben ist jetzt komplett anders? Ja, so kann man sagen, ja. Hast du oft Angst? Ja. Redest du mit anderen Betroffenen? Ungern. Ich bin halt ein Mensch, diese Selbsthilfegruppen oder so, ich habe die Erfahrung gemacht und das meiste sind halt, sie suhlen sich so in ihrer Erkrankung, gehen da vollkommen auf und ich bin eigentlich ein Mensch, der schon kämpfen möchte, auch wenn ich oft Kann man auch akzeptieren. Sicher, für viele Menschen sind Selbsthilfegruppen gut, aber ich habe auch schon viele kennengelernt, die gesagt haben, nee, da will ich nicht hin, da werde ich so intensiv an die Krankheit erinnert und da geht es nur um die Krankheit, ich werde da ganz irre bei. Ich will es nicht, ich will gar nicht. Muss man auch akzeptieren, finde ich. Hast du einen Freund? Ja. Du hast einen Freund. Wie lange schon? 14 Monate jetzt. Und wie funktioniert das in der Partnerschaft mit dieser doch komplizierten Erkrankung? Also ich kann von Glück sagen, dass ich er hat mich ja so kennengelernt schon und er unterstützt mich da voll und ganz. Also das muss ich schon sagen, auch wenn ich im Krankenhaus bin, ich war jetzt letztes Jahr alleine 5 Monate weg, davor das Jahr hatte ich den schweren Schub im Juni und da war ich 4 Monate weg. Also er unterstützt mich da vollkommen, kommt mich immer besuchen, macht alles für mich. Also ist wirklich toll. Das ist wirklich toll. Das hilft einem so, also mental ist da schon eine große Hilfe und eine Unterstützung. Ja, und meine Familie steht halt auch mittlerweile hinter mir. Mittlerweile? Also meine Eltern immer schon. Nur wo ich die Diagnose damals bekommen habe, bin ich ja noch ganz normal arbeiten gegangen. Und man sieht mir die Erkrankung auch so nicht an. Da haben halt auch viele Lupus-Patienten mit zu kämpfen. Die Leute sagen immer, ach, du siehst doch gut aus, du kannst doch gar nicht so krank sein. Die Akzeptanz habe ich erst bekommen eigentlich, wo der Riesenschub da war und ich dann nur noch in Krankenhäusern war. Dann haben die Leute auf einmal gemeint, oh, da muss ja doch irgendwas sein. Und da kam auch erst die Akzeptanz in der Familie? In der erweiterten Familie, also Tanten, Onkel, Cousinen. Ja, aber die neben Eltern und so war schon früher da. Ja, klar. Ja, das schon. Aber weswegen ich eigentlich anrufe, ich wollte zwar von meiner Erkrankung erzählen, aber mir ist jetzt eine Studie angeboten worden, eine Medikamentenstudie. Und zwar ist es ein Medikament, was eigentlich noch so nicht erforscht ist. Es ist eine Doppelblindstudie, das heißt, die Ärzte und ich selber wissen in dem Moment nicht, ob ich den Wirkstoff bekomme oder ein Placebo. Und meine Medikamente werden dann runtergefahren. Das heißt, meine Immunsuppressiva und Cortison, was ich ja benötige als Schutz, könnte sein, dass ich dann ohne Therapie dastehe, wenn ich in der Placebo-Gruppe wäre. Andererseits könnte es natürlich auch sein, wenn ich den Wirkstoff erhalte, dann könnte ich Linderung erfahren. Wenn du ohne Therapie dastehst und dein Zustand sich dann doch merklich verschlechtert, kann man denn dann sofort wieder mit der alten Medikamentation wieder anfangen? Bei solchen Medikamenten jetzt zum Beispiel, bei Immunsuppressiva, ist es so, dass ein bestimmter Spiegel aufgebaut wird. Also wo ich damals die Medikamente bekommen habe, hat es ungefähr 4 bis 6 Wochen gedauert, bis die gesamte Wirkung da war. Das heißt, du stehst wirklich jetzt vor einem großen Problem. Ja. Du hast eventuell die Chance, dass du Hilfe kriegst, dass sich wirklich was Gravierendes verändert, im positiven Sinne. Ja. Hast aber auch die Gefahr, dass es sehr stark nach unten sich entwickelt und sich verschlimmert. Vielleicht es schlimmer wird, als es bis jetzt ist. Genau. Das ist, ja. Das ist eine Gewissensfrage. Und ich bin ehrlich gesagt total überfordert damit. Und ja, ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Zudem, ich meine, ich bin jetzt 30 Jahre alt, ich bin 14 Monate mit meinem Freund zusammen, wir haben Zukunftspläne. Und es steht halt in den Sternen, ob ich jemals auch Kinder bekommen könnte. Und mit der Medikation, die ich im Moment habe, mit diesem Felset, heißt das Immunsuppressiva, darf ich nicht schwanger werden. Und wenn ich umgestellt werden könnte auf andere Medikamente, welches jetzt vielleicht auch dieses Medikament sein könnte, dann würde vielleicht meine Zukunft auch anders aussehen. Also es sind halt viele Fragen, die ich mir stelle, viele Ängste, die ich habe. Was meinst du denn dein Freund? Ja, also er unterstützt mich egal wie. Und wenn das jetzt auch so wäre, dass wir halt keine Kinder bekommen können, wäre es auch okay. Aber okay, aber also er weiß auch nicht, was er dir raten soll. Nee. Gibt es denn jemanden in deinem Umfeld, der sagt, mach es, versuch es, geh das Risiko ein? Nein, ehrlich gesagt nicht. Gibt es denn jemanden, der sagt, mach's auf keinen Fall? Ja, die meisten sagen, mach's auf keinen Fall, aber die haben aber auch, es ist immer leicht zu sagen, weil man nicht betroffen ist. Ja, klar. Ich versuche mich da auch so gerade in dich hineinzudenken. Das ist natürlich ganz, ganz schwer, als Nicht-Betroffener sich da überhaupt reinzudenken und deine Meinung zu finden. Ja. Andererseits ist es natürlich auch eine Chance und man greift, wenn man sehr krank ist, natürlich auch nach Chancen, die vielleicht auch eher unkonventionell zunächst mal scheinen. Das ist halt die Frage. Ich weiß es nicht. Also, ich habe keine Ahnung. Deswegen, ich meine, was würdest du machen? Ja, das ist jetzt die Frage. Nochmal gefragt, was haben die Ärzte dir gesagt? Wie klären die dich auf? Wenn es sich wirklich sehr verschlechtert, zusehends verschlechtert, wie schnell kann man diesen Spiegel wieder aufbauen? Also gut, man könnte natürlich noch mit Cortisonstößen, zum Beispiel im akuten Schub bekomme ich immer Cortisonstöße. Mhm, das heißt, ich bekomme hochdosiertes Cortison über ein paar Tage und dann wird dem schon entgegengewirkt. Aber ich habe jetzt schon so viel Leid erfahren in der ganzen Zeit. Ich war so viel in Krankenhäusern und da hat man halt irgendwann auch einfach keine Kraft und auch keine Lust mehr. Wie lange sollte denn diese Studie dauern überhaupt? Ein halbes Jahr. Ja, also ich würde jeden Monat eine Spritze bekommen, subkutan. Also unter die Haut würde dieser Wirkstoff oder Wasser, weiß man ja nicht, würde ich dann bekommen. Müsste auch jeden Monat dann in die Klinik. Ariane, ich fühle mich da wirklich völlig überfordert, dir da einen Rat zu geben. Das ist äußerst schwierig und ich möchte auch nicht leichtfertig irgendetwas sagen. Wobei, ich sage dir ganz subjektiv, dass ich so eher so ein Gefühl habe, vielleicht sollte man es probieren. Aber nimm das bitte nicht als konkreten Ratschlag an. Dazu bin ich auch nicht informiert genug über dein gesamtes Krankheitsbild. Aber so, vielleicht ist es auch eine Mentalitätsfrage, dass der eine eher sagt, okay, ich mache das mal, ich nehme das Risiko in Kauf. Ich glaube, da würde ich eher zu neigen. Allerdings weiß ich nicht, wie ich drauf wäre, wenn ich schon seit 5 Jahren so eine Krankheit hätte. Das macht das Ganze sehr kompliziert. Ja. Ich will dich jetzt nicht abbügeln, aber dennoch muss ich dich jetzt hier verabschieden aus der Sendung, weil die gleich vorbei ist. Und leg mal bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir, okay? Okay, bis gleich, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik. Moritz Güldenring. Morgen heißt unser Thema, ich habe mich gewehrt. Habt ihr euch schon mal massiv gegen irgendwen oder gegen etwas gewehrt? Meldet euch morgen, ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. Ich wünsche euch eine gute Nacht.